Hallo, liebe Leute, es ist doch sehr erstaunlich, was sich aus einer unscheinbaren Frage ergeben hat. Zurzeit hat es im Chat mehr als 190 Leute und ich finde es genial, dass wir uns mit dem Thema befassen können. Und hier möchten Lisi und ich einfach weitergeben, zum einen, was wir persönlich erlebt haben, aber natürlich auch ja, die Unterlagen, die wir von der EPS, das ist die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen von Reinhard Hirtler. Da waren wir im letzten Sommer, also im Juli, und da hat er uns ein paar Grundlagen gegeben zum Übernatürlichen und zum Thema Engel. Und diese möchten wir hier in diesem Video einfach euch mitteilen. Ja, genau. Ich möchte euch auch herzlich begrüßen. Ich bin die Lise aus Österreich und wie die Gini schon erzählt hat, wir waren zusammen bei IPS in Brasilien und haben super, super Zeit miteinander verbringen dürfen. Ganz am Anfang wollen wir einfach anfangen, wirklich die Regeln für unsere Gruppe auch festlegen, weil das war auch ein Teil von IPS. Weil das ein wichtiger Teil ist. Und VM ist uns wichtig, dass wir alles, was wir machen, aus Liebe machen, weil es steht in der Bibel, an der Liebe soll man uns erkennen. Und auch mit ganz viel Respekt füreinander. Also, das heißt, im Sinne, wenn jetzt irgendwer was reingibt, wo ich nicht der Meinung bin, dass ich einfach sage, okay, für mich sage ich, das ist nichts für mich, aber ich lasse stehen. Ich muss nicht diskutieren darüber, ich muss nicht versuchen, denjenigen zu überzeugen, sondern wir wollen einfach eine Gruppe mit Austausch, wo aber einfach auch verschiedene Meinungen respektiert werden und wirklich einfach in Liebe einander begegnet wird, immer wieder. Ja, das ist so unser Hauptfokus. Genau. Und ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in meine Annäherungen zum Übernatürlichen, weil ich komme von einem Hintergrund, wo das Übernatürliche, wo man das sehr vorsichtig behandelt hat. Also es war nicht so, ja, das gibt es gar nicht, aber eher so, Achtung, aufpassen, der Teufel gebraucht es, um die Christen zu verführen. Und da war viel Angst mit dabei. Und ich war vorsichtig, aber auch offen dazu. Aber ich hatte wie keinen Ort gefunden, wo ich mich sicher genug fühlte, um mich dem Thema wirklich zu öffnen. Und dann habe ich Reinhard kennengelernt und die ersten Videos, die ich übersetzt habe, waren genau über das Thema der Engel. Und für mich hat er das so gut erklärt. Er hat es so auf den Punkt gebracht und auch die Angst genommen, aber auch Grundlagen gelegt aus seinem eigenen Leben, was er erlebt hat und so. Das hat für mich so viel Sinn gemacht, dass ja, ich war viel offener und ich habe gesagt, okay, ich möchte da eintreten, ich möchte das kennenlernen. Und dann die erste wirkliche Erfahrung, die total begeisternd war, war, als ich mit meinen Kindern im Tessin war, also in der italienischen Region der Schweiz. Und ich war dort mit ihnen campen auf einem Campingplatz. Es war Oktober. Und ich habe den Kindern gesagt, so, packt eure Sachen, wir gehen eine Wanderung machen. Und dann sind wir mit dem Auto etwa eine Stunde gefahren zu einem wunderschönen Ort. Und da sind die Kinder aus dem Auto gestiegen. Und ich habe gemerkt, dass der dritte meiner vier Kinder, der hatte keine Schuhe an. Und ich sagte, was machst denn du ohne Schuhe? Wir gehen wandern. Und er sagt, oh, ich habe es vergessen, ich habe nicht daran gedacht. Er war 6 Jahre, als das passiert war. Und dann haben wir gedacht, ja, was sollen wir? Sollen wir wieder nach Hause gehen? Aber dann können wir es vergessen, es ist schon spät und so. Und dann haben wir entschieden, weil er sich einverstanden erklärte, dass er einfach ohne Schuhe mitkam. Und er hatte noch, also wir hatten noch ein paar Reservensocken dabei und er hat diese angezogen. Und dann sind wir losgelaufen und als wir so losgelaufen sind, habe ich mich erinnert, dass ich ja gerade übersetzt habe, dass wir mit Engel interagieren können und dass der Reinhard schon Engel erlebt hat, die ihm Geld auf den Tisch legten und wieder gegangen sind. Und ich habe meinen Kindern gesagt, hey Kindern, die Engel sind da, um uns zu helfen. Wir können ihnen einfach sagen, dass sie sollen ein paar Wanderschuhe für uns bereitlegen. Und wir haben das gemacht, wir haben das den Engel gesagt und ich war so überzeugt, dass irgendwo auf einmal ein paar Wanderschuhe bereitstehen werden. Und wir sind da gelaufen, aber da waren keine Wanderschuhe. Aber auf einmal habe ich gemerkt, wie mein Sohn in den Socken über Stock und Stein lief und Dornen. Es hatte ganz viele so Maroni-Bäume und also so mit Stacheln, also die Häuser da. Und sie waren einfach am Rennen und am Spielen. Und ich habe gedacht, hey, er hat keine Schuhe an. Er läuft ja wie wenn er Schuhe an hätte. Und dann kam mir dieser Bibelvers in den Psalmen in den Sinn, wo es steht, ich habe meinen Engel befohlen, dass sie also dich tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Irgend so etwas, oder? Und ich habe dann wie realisiert, mein Sohn, der ist die ganze Wanderung, die 4 Stunden dauerte, ist er ohne Schuhe einfach mit seinen Socken gelaufen und er war gleich schnell wie die anderen. Er sprang über Stein, über Stock, über Dornen, überall hindurch. Er hat nichts gemerkt, dass er keine Schuhe anhatte und er sagte mir, er fühlte sich so, wie er Schuhe anhätte. Und dann sind wir angekommen beim Auto, ich habe ihm die Socken ausgezogen und es hatte kein Loch in den Socken, überhaupt nichts, nicht mal angeweßte Stellen. Und als ich sie dann gewaschen hatte, man konnte sie nicht unterscheiden von den normalen Socken und diesen Socken, die eine ganze Wanderung hinter sich hatten. Und es war für mich einfach so, also der Einstieg ins Übernatürliche, einfach zu sehen, wie die Engel auf wunderbare Art und Weise sogar in so etwas Kleinem wie ein paar vergessenen Schuhe einfach es uns ermöglicht hatten, eine Wanderung zu haben, es zu genießen und dass mein Sohn in Socken über Stock und Stein rennen konnte. Aber ich denke mal, wenn du dein Genau. Herz wirklich fürs Übernatürliche öffnest, das habe ich erlebt, gell? Also ich habe nie wen gehabt, der mir das gepredigt hat oder wo ich eine Predigt gehört habe über Übernatürliche. Aber ich habe einfach gelesen in der Bibel von der ersten Liebe, wo steht, du hast die erste Liebe verlassen, gell? Ja, In okay. der Offenbarung. Und nachher haben wir gedacht, oh, Herr, ja, ich will, dass mein Herz brennt für dich, gell? Ich will wirklich diese erste Liebe, ich will alles, was man dazu braucht, gell? Und dann bin ich wirklich zu Hause in meinem Bett gesessen und habe gesagt, so Herr, da bin ich. Ich habe nur gesagt, wirklich, da bin ich. Ich möchte wirklich diese Liebe tun. Und dann war es wham, bam, der Heilige Geist. Also ich bin da gewesen im Bett und ich meine, oh, was passiert jetzt, gell? Und dann habe ich mir gedacht, oh, es war so, ja, ich sage das, mein Herz ist überfließend gewesen von dieser Liebe. Und ich habe da nur noch geweint, wirklich geweint, weil man denkt, oh, wow, das ist ja viel mehr, was man sich vorstellen kann, gell? Gell? Und das war eigentlich wirklich der Anfang vom Übernatürlichen in meinem Leben. Also einfach zu Hause in meinem Bett, ohne irgendwen. Wie lange her ist das? Ah, das ist sicher 15 Jahre aus, sicher schon. Wow. Okay. Ja. Yeah. Und dann hat wirklich der Weg begonnen mit dem Übernatürlichen, wo ich Sachen gesehen habe, gell, aber ich habe es auch nicht einordnen können. Ich habe so viel gesehen, so viele Bilder, gell. Und darum war es für mich dann, wie wir das IPS gemacht haben. Und dann hat der Rainer gesagt, man meint immer, man muss mit den natürlichen Augen sehen, aber eigentlich ist, dass man es im Bilder sieht, gell. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, was ich alles im Bilder gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, wow, also für mich war das dann so offenbarend, gell, dass man es einfach wirklich mit den imaginären Augen im Bildern sieht. Ja, Und genau. das ist, glaube ich, oft auch, was man eben aus der Religion außer nicht hat, gell, weil man sagt, du musst ja was sehen, du musst was leisten, du musst was machen. Aber von dem wird ja nichts gelehrt oder hörst ja nichts, gell? Nachdem uns die Lisi so gut ihre Geschichte erzählt hat, werden wir da reingehen, ins Übernatürliche kennenlernen. Und es war sehr genial, was auch da der Reinhard für Grundlagen gelegt hat zum Thema das Übernatürliche kennenlernen, weil an der IPS waren ganz viele Leute, ein paar hatten schon ganz viel erlebt, andere, die haben sich zwar danach ausgestreckt, aber hatten wie eine Blockade oder so und andere waren eher ängstlich und vorsichtig und er hat das so gut darüber gebracht und so gut erklärt. Und die ersten Punkte, die er gesagt hatte, war, ich mache lieber Fehler und lerne in Demut, als keine Erfahrungen mit dem Übernatürlichen zu haben. Also, dass diese Angst uns nicht blockiert, sondern in Demut zu lernen, indem wir einfach ein offenes Herz haben und Jesus anbeten und sagen, doch, ich möchte Schritte machen in diesem Übernatürlichen. Lehre mich, ich bin bereit zum Lernen. Zu den Fehlern möchte ich noch was dazu sagen, weil ich bin Lehrerin und ich merke halt in Österreich, ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist, aber da sind Fehler immer negativ angehaucht. Also ein Fehler ist was Negatives. Du nimmst den Rotstift und unterstreichst ihn dreimal und sagst falsch. Und ich denke mal, das ist auch ein System, was wir eingelernt haben, wo man einfach sagen, Fehler sind falsch. Wenn ich mit Kindern lerne, dann sage ich, und die machen was falsch, dann sage ich, das ist so super, du wirst den Fehler nicht mehr machen. Und ich denke, so müssen wir da auch an die Sache rangehen, eben diese Angst von Fehler, die was wir vielleicht von Kind an erzogen bekommen haben, dass wir die einfach loslassen, wirklich loslassen und sagen, Fehler, das ist nichts Schlechtes. Und das, die Fehlerkultur, die ist bei uns so. Zum Beispiel, mein Mann, der hat, ich war, glaube ich, aus Dänemark, den hat er in der Schule gehabt und er war in der Volksschule. Der Junge ist nach Hause gekommen mit seinem Heft, dann ist die Mutter in die Schule gekommen und gesagt, was ist das? Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, das war alles falsch, gell? Weil es ist alles rot unterstrichen gewesen. Dann hat sie gesagt, das kennen Sie in Dänemark nicht. Da wird alles herausgestrichen, was gut gemacht worden ist. Und über die Fehler wird später gesprochen und gesagt, was man besser machen kann. Und ich denke mir, so eine Fehlerkultur soll man wieder bekommen. Einfach wirklich, dass man keine Angst haben, Fehler zu machen, weil Gott ist nicht der strafende Gott, sondern er freut sich, wenn wir einfach probieren, wenn wir einfach unser Herz öffnen. Absolut. Und der Schlüssel in dem ist das, um Jesus nahe zu bleiben und das Übernatürliche niemals gegen deine Beziehung zu Jesus einzutauschen. Also dass Jesus immer der Fokus bleibt, egal was wir erleben oder egal wie stark unsere Sehnsucht nach dem Übernatürlichen ist, nie gegen Jesus und diese intime Beziehung mit Jesus einzutauschen, das ist so etwas Wichtiges. Und ich denke mal, das ist auch was Reinhard, was ihm sehr am Herzen liegt, also wirklich der Fokus auf Jesus. Also diejenigen, die sie irgendwie fürchten, man kann Jesus außer Augen halten, da kommt immer auf jeden Einzelnen drauf an, wie viel Zeit, wie intim ist er mit Jesus. Also da kommt es nicht auf die anderen Lehren drauf an, sondern es kommt immer auf mich und meine Beziehung zu Jesus drauf an. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwer sagt, war der Reinhard hat so gute Lehren, und dann sagt der andere, ja, aber glaubt ihr nur an Reinhard? Aber das ist nicht der Reinhard. Reinhard Hirtler, der ist wirklich so fokussiert auf die Beziehung mit Jesus. Und das ist wurscht, ob es jetzt über den Reinhard geht oder über das Übernatürliche. Es über nichts anderes überhand, wenn du in der Beziehung mit deinem Liebhaber Jesus intim bist. Dann nimmt das nicht überhand. Und dann braucht man auch keine Angst vor. Absolut. Wenn man dieses Herz hat, Jesus anzubeten und erkannt hat, wer er ist, dann ist das Übernatürliche nur noch ein Tool, ein Werkzeug, um noch näher zu ihm zu kommen und nicht ein Tool, um von ihm wegzulenken. Denn sobald es von ihm weglenkt, ist etwas nicht mehr gut. Und dann muss man innehalten und fragen, ja, was ist es? Und dann in die richtige Richtung wieder weitergehen. Genau. Und dann der nächste Punkt ist, in der geistlichen Welt, da gibt es klar geistliche Gesetze. Also so wie die Schwerkraft dieser Welt, da gibt es auch diese geistlichen Gesetze in der geistlichen Welt. Und die werden wir zum Teil dann auch noch anschauen in den Lerneinheiten. Genau. Und dann der letzte Punkt, wir müssen uns das Vertrauen Gottes durch unsere Treue verdienen. Also das heißt, wie treu gehen wir mit dem um, was er uns anvertraut hat? Und wie gehen wir mit großen Offenbarungen oder geistlichen Erfahrungen um? Ist es wirklich, um ihm näher zu kommen? Ist es, um in alles einzutreten, was er für uns vorbereitet hat? Ist es, um den Leuten mit noch mehr Liebe zu begegnen und noch eine größere Leidenschaft zu haben? Oder benutzen wir es, um uns groß zu machen, unser Dienst, unser Ruf oder so. Und das wäre dann nicht treu damit umgegangen zu sein. Ja, eben, wie ich zuerst erzählt habe, mit der Realität der unsichtbaren Welt, ich habe das einfach ganz simpel alleine zu Hause erlebt, dass die übernatürliche Welt total real ist und sie ist immer realer geworden. Und ich denke mir, in Gottes Wort sind sichtbar auch die übernatürliche Welt. Ich denke, es gibt so viele Bibelstellen, wir können da gar nicht alle sagen, aber eine möchte ich da vorlesen und das ist Johannes 6, 21. Da steht, da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Und ich denke mir, das ist übernatürlich. Die wollten da ins Schiff und dann sind schon angekommen. Also wenn man überlegt, gibt es das Übernatürliche? Nachher denke ich mir, wenn du wirklich die Bibel aufschlagst und du liest durch, dann gibt es so viele Bibelstellen darüber, die uns einfach bezeugen, das Übernatürliche ist real. Und es steht ja auch, dass wir dieser Welt gestorben sind und eigentlich nicht mehr in dieser Welt sind. Obwohl natürlich wir leben dadurch, dass wir von Kind auf in diesen Systemen waren, von Kindergarten, dann die Schule. Und wir waren eigentlich immer im weltlichen System. Dann gehen wir arbeiten, verdienen wir unser Geld und sind wieder in dem weltlichen System. Und es ist ja nicht so, das Übernatürliche nicht in allen Gemeinden gepredigt worden oder gelehrt worden. Und darum sind wir, glaube ich, ziemlich gewohnt im Übernatürlichen zu agieren, zu leben, zu weben, aber natürlich. Im Natürlichen. Und eigentlich sollten wir uns im Übernatürlichen zu Hause fühlen, gell? Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir einfach kommen, dass wir erkennen, wir sind Geist, gell? Wir sind Geist. Du bist Geist, ich bin Geist, all die, was zuschaut, ihr seid Geist. Und das ist, glaube ich, der erste Funken, dass wir das verstehen. Wir sind Geist und wir leben eigentlich als Christen sollten eigentlich uns in der übernatürlichen Welt bewegen. Also das hat mir wirklich alles sehr gefallen. Dann ist die Realität der geistlichen Gesetze. Es gibt einfach, so wie die Ginny schon gesagt hat, wie die Schwerkraft. Gesetz, also wenn du was runterfallen lässt, dann ist es am Boden, weil die Schwerkraft da ist. Und so ist es im Glauben auch, obwohl wir das oft nicht glauben, aber es ist so. Wenn du siehst, steht da, was du siehst, wirst du ernten. Es ist so. Und es ist auch mit der übernatürlichen Welt so, was du oder dein Herz sich öffnet oder was du dir wirklich erwünscht und wo du Zeit investierst, das wirst du auch bekommen. Also wenn du sagst, okay, ja, wo sind die Engel und aus, du wirst die Engel nicht erleben. Du musst wirklich dein Herz, und was du dir wünschst, das wird, was der Reinhard immer sagt, was dein Herz wünscht, das wirst du bekommen. Und das kann ich, ich kann mich erinnern, wenn ich den Reinhard gehört habe und der hat gesagt, was dein Herz wünscht, das wirst du bekommen, dann habe ich mir gedacht, kann das wirklich funktionieren? und dann habe ich mir gedacht, wie ich das erste Mal zum Beispiel von IPS gehört habe. Da habe ich mir gedacht, IPS, mein Herz brennt für IPS, ich möchte zu IPS. Ja, dann war aber IPS ist ja nur für Brasilianer oder so wie die Ginny, die was so intelligent ist und so viele Sprachen spricht, die was da sehr begabt ist. Die wollte Portugiesisch spricht und ich spreche nicht Portugiesisch, Englisch nur, aber dann ist aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann komme ich nicht zu IPS nach Brasilien, aber mein Herz, ich habe gesagt, ja, du kennst mein Herz, IPS ist mir so am Herz, dann wird es irgendwann IPS in Europa geben und dann bin ich heute in IPS in Europa und habe überhaupt nicht mehr an IPS gedacht. Die Ginny hat dann nur scherzhaft, ich glaube, einen Monat vorher gesagt, dann bis zum IPS in Brasilien. Und ich habe gesagt, Ginny, ich bin nicht dabei, weil die Ginny ist angenommen worden. Und dann hat sich das ergeben, immer, ja, das war auch ein Wunder, das war auch übernatürlich. Und schließlich und endlich bin ich, ohne dass ich mich angemeldet habe und ohne Portugiesisch, zu IPS Brasilien gekommen, weil man es wirklich, also mein Herzenswunsch war wirklich, wirklich ganz groß. Und das ist das Gleiche mit dem Übernatürlichen. Ich kann aus Erfahrung jetzt berichten, es funktioniert wirklich. Also was dein Herz so zutiefst sich wünscht und wo du auch deine Zeit investierst und wo du deine Gedanken investierst, ist, du kriegst wirklich, was sich dein Herz wünscht. Es ist echt, es klingt so, wie wenn es nicht möglich war, aber es ist echt die Wahrheit. Ja, wie ich eben gesagt habe, von dem Gesetz von Sehen und Ernten, dazu ist eben da nur die Bibelstelle Galater 6, 7 bis 8, da steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf dem Fleisch sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist nur die Bibelstelle zu dem, was ich da zuerst gesagt habe. Ja, und jetzt, wie wir das Übernatürliche erleben und mit der geistlichen Welt interagieren können. Also, alles, was Gott geschaffen hat, das funktioniert nach Regeln und die müssen befolgt werden. Und da ist im Hebräer 1, 1 bis 2, das könntest du nicht selbst vielleicht noch lesen. Und da steht einfach, dass alle Dinge durch Jesus geschaffen sind. Alles. Also wenn jetzt wer zum Beispiel die Angst hat, ja, aber Jesus, wo wir dann Jesus nicht mehr im Mittelpunkt haben, es ist alles. Wenn wir das verstehen, stehen, dann wissen wir, dass alles durch Jesus ist. Und dass die Engel dienstbare, für uns dienstbare Geister sind, die uns zur Seite gestellt sind. Die, wo es einfach neben uns sind und die, wo es da sind, damit wir mit ihnen in Aktion treten. Sie sind rundherum, ob wir sie sehen oder nicht. Und diese Bibelstelle zeigt einfach, dass wir, wo wir Gottes Wort kennen, dass wir wissen, wenn wir Christen sind, dass alles durch Jesus ist. Ah, die Engel. Es geht nichts an ihm vorbei. Es ist alles durch das. Und zum Beispiel auch die Engel, die ihren Rang und Ordnung nicht einhielten, die wurden ausgestoßen. Wo es mal wissen, was dann eben zu Dämonen waren sind. Und das ist auch interessant, da wollen viele sagen, ja, warum soll ich mit Engeln sprechen oder kann ich mit Engeln sprechen? Ich glaube, fast jeder, also oder ich weiß nicht, aber manche von uns haben sicher schon mit Dämonen gesprochen und haben gesagt, raus, in Jesu Namen. Und ich denke mir, die sind gefallene Engel. Also wir sprechen mit gefallenen Engeln, aber bei Engeln überlegen wir uns, können wir mit den Engeln reden? Und ich denke mir, das sollen wir uns wirklich ehrlich die Frage stellen, habe ich schon mal mit Dämonen geredet? Wenn du mit Ja beantworten kannst, dann kannst du ganz leicht mit Engeln reden. Und wir sollen mit ihnen reden. Genau. Absolut, das ist ein sehr guter Punkt, Lisi. Absolut. Genau, und dann kommen wir zum Punkt, ja, man soll es begehren, diese Interaktion mit den Engeln und das Übernatürliche und sich danach ausstrecken. Und die Welt versteht leider dieses Prinzip viel besser als wir Christen, weil wir haben oft Angst davor oder haben so Theologien, die uns Angst machen oder erklären, wieso nicht. Und aber wie wir gesagt haben, wenn unser Fokus Jesus ist, dann brauchen wir nichts zu fürchten. Und dann können wir wirklich in das eintreten. Und um da eintreten zu wollen, dann müssen wir das wirklich wollen. Und wie Lisi gesagt hat vorher, wie sie erzählt hat, ein Sehnen und sich danach ausstrecken, wirklich ein tiefer Wunsch. Als ich gehört habe von der IPS, da war auch dieser Wunsch in mir, diese Sehnsucht, ich möchte dort sein. Ich bin zwar nicht Brasilianer und ich spreche nicht so gut Portugiesisch, aber ich möchte dort sein. Und ich habe mich dann angemeldet und als ich dann wirklich hinkam, war ich total überwältigt. Und es war wirklich eine geniale Zeit schon nur, um mich mit diesem Übernatürlichen auseinanderzusetzen, um dieses Sehnen und diese Sehnsucht in meinem Herzen ja, noch größer werden zu lassen und auch zu wissen, also was damit anzufangen und wie damit umzugehen. Und die Ehre, genau, das ist das Nächste. Und ich denke mir, das ist ein Punkt, der was, glaube ich, irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil unsere Kultur das gar nicht mehr so richtig praktiziert oder lehrt, was wirklich Ehre ist. Gell, ich denke mir, von drinnen steht, ehrt Vater und Mutter, auf dass es euch wohler geht. Dann hört man sicher, kann man sicher ganz viele von euch sagen, aber... aber mein Vater, aber meine Mutter. Und ich glaube, wir sind alle gleich. Wir haben Eltern gehabt, das waren Menschen und die waren keine perfekten Eltern, wie ihr jetzt wahrscheinlich selbst in der Lage seid und auch keine perfekten Eltern seid. Aber um wirkliche Ehre, da geht es nicht darum, dass ich sage, ich ehre das Quasein, das, die Welt, die macht es so, ich ehre jemanden, wo er was ganz gut gemacht hat. Aber in der biblischen Ehre geht es darum, dass ich ehre einfach das, was der Mensch für mich ist oder was der Mensch für mich gemacht hat. Es muss nicht alles gut sein. Ehre ist wirklich meine Herzenseinstellung, einfach die Wertschätzung gegenüberbringen. Ich muss nicht mit allen übereinstimmen. Das ist das Gleiche, wie ich am Anfang gesagt habe, mit der Wertschätzung in der Gruppe, was man haben will. Ich muss nicht mit allen übereinstimmen, aber ich wertschätze mein Gegenüber. Und das ist die Ehre. Wirklich wertschätzen. Wertschätzt die Engel. Wertschätzt das Übernatürliche. Ob ihr mit allen übereinstimmt von Anfang an, das ist nicht die Frage. Aber wirklich die das zu ehren, das wirklich zu ehren. Ja. Genau, und es hat mich immer sehr beeindruckt, wenn ich gehört habe, wie Reinhard sagte, am Anfang, als er anfing, das wirklich in das einzutreten und er spürte einen Wind oder so, dann hat er alles aufgehört und hat einfach gesagt, wenn du ein Engel bist, dann bist du herzlich willkommen. Und manchmal war es wirklich nur ein Windstoß, manchmal war es nur das Fenster, das offen war und ein bisschen Umluft machte, aber er hat einfach angefangen, ja, eine ehrende Haltung einzunehmen und diese Wertschätzung auszudrücken. Und das war sein Anfang und das hat mich sehr beeindruckt, weil das ist Ehren, etwas Ehren, was da ist, aber wo wir noch nicht so uns auskennen damit. Genau, und du kannst richtig sagen, danke ihr Engeln, dass ihr da seid. Ob du es jetzt spürst, ob du einen Windstoß spürst, wir wissen es. Wir wissen es aus Gottes Wort, dass die Engel um uns sind. Gell? Und ja, ich habe auch ein Erlebnis gehabt, also das war wirklich ich habe die Situation, mein Mann ist also nicht fähig, dass er was halt mir hilft im Haus und ich musste die Hecke schneiden. Also mit meinen körperlichen Begebenheiten ist es eigentlich ein No-Go und nicht so gut, aber ich habe gewusst, ich muss das jetzt machen, weil bei uns ist so in Österreich, wenn die dann so weit rauswächst, dann können sie an die Gemeinde gehen und dann sagen, jetzt muss es passieren und das wollte ich einfach nicht. Und ich habe dann wirklich, ich bin raus und es ist das Wetter schon so hart gewesen, da ist schon die Sonne, aber da schon die Wolken. Und ich habe mir gedacht, ich muss das heute machen, weil sie haben dann, es war schon Herbst und sie haben dann schon wieder Schnee angesagt. Und ich wusste, das ist die letzte Möglichkeit. Und dann bin ich runter und habe gesagt, habe ich mir gedacht, so, was mache ich? Und dann habe ich mir gedacht, ja, meine Engel sind ja da. Und ich gesagt, so, ihr Engel, jetzt gehen wir Hecken schneiden. Und ihr müsst mir jetzt helfen, weil ich habe noch nie die Hecken geschnitten. Es ist für mich, ich hab einmal eine Rückenoperation gehabt und alles, was über den Kopf so ist, das ist für mich wirklich sehr schwierig. Und ich habe gewusst, also rein menschlich ist fast nicht zu machen für mich. Und ich habe gesagt, so ihr Engeln, jetzt müssen wir anfangen und vor allem müssen wir schnell sein, weil es fängt bald zu regnen. Also ich habe es unter Stress auch noch gesetzt. Und ich muss euch wirklich sagen, dieses Ratzfatz ist die Hecke geschnitten gewesen und ich habe alles zusammengeräumt gehabt und es hat zum Regnen angefangen. Und dann bin ich da gestanden und habe mir gedacht, wow, ich habe wirklich gute Engel. Ich habe nicht gespürt, dass da jetzt ein Engel da ist, aber ich habe mit den Engeln gesprochen und ich habe gesagt, ich brauche jetzt eure Hilfe. Also wirklich das in Interaktion treten mit den Engeln, ob ich es jetzt spüre oder nicht. Und ihr werdet, oder wie Ginny das erzählt hat mit die Schuhe dort, gell? Sie sagt, ich weiß es, Ginny, hast du damals gespürt, dass er Engel schon ist? Nein, überhaupt nicht. Das war absolut unspektakulär, sozusagen. Genau. Genau, und das meine ich oft, glaube ich, erwarten wir auch was, dass was irgendwas, was ihn sehen muss oder dass irgendwas ist. Wir müssen es nicht einmal sehen, aber wir können schon in Interaktion treten und werden erleben, so wie die Ginny da mit den Schuhen oder wie bei mir mit den Häkchen schneiden, dass es Wahrheit wird, dass es Realität wird und dass wir es erleben. Und darum möchte man auch die Angst nehmen oder auch das Abwarten, bis wir was spüren oder bis was irgendwas ist, sondern tretet in Interaktion. Die Engel sind um uns. Sie sind da. Sie warten. Genau. Einer hat gesagt, viele Engel, die sind gelangweilt. Ja, genau. Genau. Oder einmal, da war ich auch in den Bergen mit einem Sohn und wir waren dann am Wandern und da haben wir die Rega gesehen, also die Rettungshelikopter. Und dieser Rettungshelikopter, der kreiste immer über das gleiche Gebiet. Und wir dachten, wahrscheinlich ist da jemand am Suchen, wahrscheinlich ist da was passiert. Und ich habe dann einfach so aus einem Impuls raus gesagt, Engel, geht, schaut, was da ist und hilft. Und ich habe in meinem inneren Auge gesehen, wie zwei Riesenengel so raus, ja, dorthin gingen. Und zwei Minuten später war der Rettungshelikopter weg. Also, und ich weiß es ja nicht. Weißt du, ich habe keine Ahnung, was wirklich geschehen ist, aber ich war einfach überzeugt. Und ich habe es mit meinem inneren Auge gesehen, wie zwei Riesenengel dorthin gegangen sind. Und ich habe dann auch nicht gesagt, ja bitte, Heiliger Geist, sag den Engel das oder irgendwas. Ich habe sie einfach geschickt, weil sie sind ja da, um uns zu helfen. Und genau, das war für mich auch eindrücklich, um das so zu erleben. Wow. Ja, und dann einfach auch das wirklich kindlich sein. So wie Jesus sagte, und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in die Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. In Matthäus 18, 2-4. Und ich denke mir, das ist wirklich so, hört es euren Kindern zu, wenn ihr Kinder habt. Die sehen wirklich, wir haben eine Freundin und die hat erzählt, dass die Tochter hat gesagt, wow, Mama, schau raus, da ist ein riesen Engel hinten. Und dann sagt sie, wow, wirklich, sagt sie, ja, der sitzt da hinten am Baum. Gell? Und sie hat dann ausgeschaut, hat natürlich keinen Engel gesehen. Aber dann haben sie gefrühstückt und dann hat sie dann nochmal gefragt, und ist der Engel jetzt auch noch draußen? Und dann hat sie gesagt, ja, warte, da muss ich schauen. Ist zum Fenster gegangen, hat rausgeschaut und hat gesagt, na, Mama, jetzt ist der Engel weg. Und ich glaube, da merkt man dieses kindliche Hineingehen in die Situation. Nie so verkopft, wie wir Europäer sind. Alles im Kopf, wie die Ginny gesagt hat, sie hat es mit dem inneren Auge gesehen. Also das heißt nicht, dass wir das jetzt ganz realistisch sehen müssen oder was immer, sondern dass wir wirklich mit dem kindlichen Glauben an das Übernatürliche oder an Engel rangehen. Wirklich. Genau. Und da war auch mein Sohn, der hatte seinen Fahrradschlüssel verloren. Und ich habe ihm gesagt, du musst den Fahrradschlüssel finden, weil in der Schule musst du das Fahrrad abschließen. Und wenn es gestohlen wird, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich meine, du musst ihn wirklich finden. Und er war frustriert, hat überall nachgeschaut und so, hat ihn nicht gefunden, in seinem Schulsack und überall, wo er dachte, es könnte sein. Und dann am nächsten Tag, da kam er zu mir, Mami, ich habe den Schlüssel gefunden. Und ich habe gesagt, wo hast du ihn gefunden? Und er hat gesagt, ja, weißt du, ich habe gestern, als ich ihn nicht finden konnte, war ich frustriert und habe den Engeln gesagt, sie sollen bitte suchen. Und wenn sie ihn gefunden haben, mir irgendwo hinlegen, wo ich ihn ganz einfach finden kann. Und heute habe ich noch mal im Schulsack nachgeschaut und da lag er zuoberst. Ja, das ist genial. Und ich war begeistert. Ich meine, das war genial, weil er hat es einfach in diesem kindlichen Frust oder Glauben oder was auch immer das war, auf jeden Fall hat er diese Realität der Engel wahrgenommen und hat das gesagt und erlebt und er war so glücklich und ich auch. Und ich denke mal, ihr werdet sehen, wenn es das anfängt, je mehr ihr dann einfach das dann aussprecht, so damit die Engel in Interaktion tretet und ihr dann merkt, dass das wirklich funktioniert, umso einfacher wird es. Also das ist eigentlich mit allem, was wir machen, wenn wir einmal beginnen und wir merken, wow, das ist eigentlich das wirklich so, umso einfacher wird es. Ja, ist wirklich so. Ja, genau. Und wir müssen keine Angst haben, die Engel werden sich nicht von uns anbeten lassen. Sie beten ja Jesus an. Und sie werden es nicht akzeptieren, wenn wir anfangen, sie anzubeten. Oder es ist auch, wenn wir mit den Engeln reden und so eine Pseudo-Autorität anwenden, sie werden nicht machen, was wir sagen, weil sie wissen, was wirklich Autorität ist. Sie werden nicht akzeptieren, dass wir sie anbeten oder mit einer Pseudo-Autorität umherjagen. Da werden sie nicht mitmachen. Nein. Und ich denke mir aber natürlich, das ist ja nicht unser Ziel. Es ist nicht das Ziel, dass wir Engel anbeten. Und das wissen wir. Wir wissen, da ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und wir wissen, das ist ein Teil von dem Ganzen, dass man weiß, das sind einfach wie Gehilfen, aber an Gehilfen wirst du nicht anbeten. Also wenn du jetzt irgendwo Arbeit hast und da ist ein Gehilfe, wirst du ihn nicht anbeten, sondern du betest wirklich Jesus Gott allein an. Das ist einfach ganz klar. Ich denke mal, für uns Christen, das ist so, für mich ist es so klar, dass ich den Gedanken, der kommt mir gar nicht, dass ich mir denke, ja, komm, wir die anbeten. Nein, wir treten in Interaktion, aber wir beten keinen Engel an. Genau, und damit da kommen wir zum Teil Engel. Also wirklich, jetzt haben wir das Übernatürliche und so, aber auch schon sehr über Engel. Und jetzt kommen wir zum offiziellen Teil über die Engel, wo wir euch auch da wieder weitergeben, was uns an der IPS ja gelehrt wurde und auch was wir erlebt haben.